servus und grüezi, liebe Hörer und jetzt auch Leser der Deutschen Funksendung. Wir kommen seit 1965 jede Woche zu Ihnen ins Wohnzimmer mit Berichten, die eine Brücke zwischen Westflorida und der deutschsprachigen Welt schlagen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt ganz herzlich zur heutigen Sendung begrüßt. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Liebe Freunde der Deutschen Funksendung, Nachrichten der Deutschen Welle Bonn können Sie abrufen unter der Internetadresse www.dw-world.de. Sowohl Livestreaming als auch News on Demand können Sie dort hören. Oktoberfest in Pinellas. Real Oktoberfest begins in September. Join us at Florida's oldest and most authentic Bavarian festival right here in Tampa Bay at the German American Society in Pinellas on 66th Street North in Pinellas Park. Music by the Alpine Doc Matthias Wagner for the first two weekends and Brad Turk on the third. Florida's oldest and most authentic Tampa Bay festival, German American Society Pinellas, is on 66th Street North in Pinellas Park. It's the German American Club's annual Oktoberfest. Come join us Friday, Saturday for three great weekends, September 30th, October 1st, October 7th and 8th, and October 14th and 15th from 5 to 10 p.m. There will be great authentic German food, beer, and strudel, dance to live bands, be thrilled by performances of the Enzianer Schuplettler folk dancers in the beer garden. Vendors will be offering something for everyone. And visit our authentic German Ursel's boutique inside the main hall for your Oktoberfest gear and treasures. Reserved seats available for groups of 10 or more. See y'all at Oktoberfest 2022, Friday and Saturday, September 30th, October 1st, October 7th and 8th, and October 14th and 15th from 5 to 10 p.m. Eins, zwei, drei, Xufa. For details, visit germantampa.com. Oktoberfest time in Oldsmar again as the 2022 Upper Tampa Bay Chamber of Commerce Oktoberfest is again at its spacious location with ample free parking at Tampa Bay Downs. Friday, Saturday, and Sunday, October 21st, 22nd, 23rd, 2022, they'll be rolling out the barrel and the bratwurst for three great days of authentic German food, drink, music, and fun. Enjoy great Bavarian music by Oktoberfest Express and Midway All-Stars bands. Friday, Saturday, and Sunday, mouth-watering bratwurst, knockwurst, and Hofbräuhaus chicken, and plenty of ice-cold Big Storm and Dunedin Brewery beer fresh from the barrel. Take part in the stein-holding and log-sawing contests. Dance the chicken dance, all under the Oktoberfest Big Top. Be sure to check out the keg toss and the barrel races, too. Take Tampa Road, Hillsborough Avenue, or State Road 580 to the intersection of Racetrack Road. Turn north and follow the signs to the park. You'll have plenty of parking and see the rides in the huge white Oktoberfest tent. For more information, call 813-855-4233. Don't miss the Dachshund, the Wiener Dog Derby races, and visit www.utbchamber.com for more information and event schedules. We'll see you at Oktoberfest, October 21st, 22nd, and 23rd,

und als Abschluss eine Crème Brûlée oder einen hauseigenen Wiener Kaffee. Ein Restaurant erster Qualität für den individuellen Appetit auf Gourmet-Speisen oder auch zum opulenten Buffet zu den Feiertagen. Peter Kreuziger, Karl Riedel und ihr internationales Team mit Küchenchef Klaus Riedel bieten Ihnen ein Fest für Ihren Gaumen. Genießen Sie den Meeresblick von der Terrasse und dem Speisesaal. Bon Appetit Restaurant, eine elegante Erfahrung mit europäischem Flair in Westflorida. Reservieren Sie gleich Ihren Tisch unter 727 733 2151. Bon Appetit Restaurant, Marina Plaza, Dunedin, Florida 34698. Täglich von 11.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. In unserer heutigen Sendung möchte ich Ihnen Maestro Michael Francis des Florida Orchesters in West Florida vorstellen, und zwar in einem sehr persönlichen Gespräch, das ich, Susanne Nielsen, bei seiner Einführung in der Tampa Bay mit ihm führte. Er war ab der Saison 2016-17 offiziell der musikalische Leiter des Florida Orchesters geworden und übernahm und ist weiterhin im Jahre 2022 mit der nächsten Saison 2022-23 der Maestro des Florida Orchesters. Er ist seitdem sehr mit dem Orchester zusammengewachsen. Er hat übernommen gehabt von dem deutschen Maestro Sanderling und davor war Yakya Ling Leiter des Orchesters. Und so ist dieser britische dritte Maestro des Orchesters ein sehr, sehr interessanter Mann und vor allem weiterhin genau so charmant, wie er sich ganz zu Anfang bei mir vorstellte. Unser Gespräch schloss sich an eine ganze Reihe von Interviews an, Zeichen der Berichterstattung der vielen Medien, die sich freuten, nach fast 3 Jahren der Suche des Orchestersuchkomitees sich für diesen musikalischen Leiter entschieden hatte. Michael Francis ist nicht nur für klassische Masterwork-Serien zuständig, sondern verspricht auch jeweils ein Konzert der anderen Serien als Pops- und Coffee-Konzerte zu übernehmen. Francis, der inzwischen auch ein Orchester in Deutschland dirigiert, nämlich das Rheinland-Pfälzische Symphonieorchester, das hat ihn natürlich auch auf beiden Kontinenten zu einem Namen, zu einer Figur gemacht, die man kennt, bringt mit Liebe seine Musik über die Bühne zum Publikum und vor allem mit sehr vielen interessanten Einführungsgesprächen, die er vor den Konzerten dann gibt. Besonders sein Lieblingskomponist Beethoven und auch Mozart erzählt er, respektiert er und schenkt den Reihen des Orchesters, dem Vorstand, diesen Wunsch, die Menschen aus allen Lebenslagen und Phasen mit Musik ansprechen zu wollen. Musik kann heilen, sagt er, und man glaubt ihm, dass er dies bereits selbst erfahren hat. Der 38-jährige Maestro, damals, wie gesagt 2014, war jung verheiratet und erzählte, dass er bei einem karitativen Ball in London unsterblich in die Seine verliebt war und sie daraufhin im alten Stil mit Erfolg umworben hatte. Nun, im Dezember wurde er 2014, 15 Vater und die Familie seiner Frau kommt aus Südamerika und bleibt hier in Westflorida, wo Francis dann auch seine Zelte sozusagen auf lange Zeit aufschlug und weiterhin dort wohnt. Wir möchten Ihnen dieses erste Gespräch mit Michael Francis bringen und Maestro Francis hat da mehr Deutsch gesprochen bei der Einführung, als ich ihn je später habe sprechen hören und ich bin sicher, dass er auch in Deutschland weit mehr Deutsch spricht als hier in Westflorida. Also viel Vergnügen mit der Einführung von Michael Francis und unserem kleinen Rückblick auf seine Anfangszeit in Tampa Bay, Florida. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt viel Freude bei diesem Gespräch wünscht und hofft, dass Sie die Saison 2022-23 viel mitmachen werden. Masterworks, Pops Orchester, Coffee Concerts, alles Mögliche, was das Florida Orchester an allen möglichen verschiedenen Orten Ihnen an wunderbarem Musikgenuss eines vollen Berufsorchesters bringt. Wir haben das große Glück, mit dem neuen Maestro des Florida Orchesters hier zu sein. Und das schon 2014, ganz neu. Michael Francis, wer sind Sie und wo kommen Sie her? Ich bin von London. Ja. Und ich wohne in Land der Lakes. Florida. Mit meiner Frau. Aha. Und wir haben eine Kinder im Dezember. Ja. In other words, our child is due in December. Yes. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Ja, aber das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Und Sie haben gesagt, wie alt Sie sind? Auch ein junger Maestro. Ich bin 38 Jahre alt. Wunderbar. And now we will switch to English. Thank you very much. Much better. Well, I think it's such a beautiful English, and I think everybody knows that. If we are from the U.S., there's so many different sounds, but we all run to BBC for the highly coveted accents. Yes, I do sometimes sound like an extra from Downton Abbey. Well, you're too young for that, so you'll have to grow into it. You have said that you're going to move to Land O'Lakes, and I have to come to that right away because there is a connection, a family connection to this area in Florida, and you must explain that because I think your wife has some connections, yes? Yes, my wife is from Lutz, so, and she went to Gaither High School. She went to Cannon, and then to Gaither, that was a while back, but and then from there to Harvard. And then from Harvard she went, worked around the world, and we met in London. We were at a charity ball in Fulham, just near the River Thames, and then I pursued her with great intent, and in fact I proposed to her on Clearwater Beach. Oh, how lovely. So we have a very strong connection to the Bay Area, and we've just moved into our home last few days. I'll still be travelling the next couple of months and things, so officially I'm really living here from the new year. And we're in October 2014, if we ever replay this. Exactly. The new year being January 2015. Right, and by then you'll be a father, which is so wonderful. Yes. Now, how is the language? I understand your wife is with some Spanish. Her mother's Ecuadorian and her father's Puerto Rican. So at home she will speak Spanish with the child and I will try to instigates English with lots of T's and D's, an over-articulation, enunciated child. And it'll grow up with music, so you started with which instrument, you said? Yeah, I started with double bass. Oh, yeah, wow. Contrabass. That's a large instrument for a small child. Well, I didn't start so young, actually. I mean, I had a very normal childhood. My father was a double bass teacher and professional. So, we always had music in the home, but I was too busy playing sports and all those things that little boys do. And then I came home from playing football, and that's the football without helmets, English football, soccer, I think you call it. And Fußball. Fußball, exactly, yes. Well, Germans are very good at football at the moment, yes, with the World Cup. And I came home and I decided I'd have a go on the double bass, and I loved it. So that was how I took it up. So I didn't start on a violin or the piano or the cello, straight onto the double bass. Well, there is actually a whole play around that. By Patrick Susskind. Yes. Yeah. So you know it, you've seen it. I've read it. There's a lot of beer involved when I saw it on stage. Sounds like bass playing. Does your wife play an instrument as well? Or? She did play the piano and violin, she doesn't now. Uh-huh, but that wasn't the getting together, it was just the seeing each other and pursuing each other. Well, me pursuing her, I suspect. I'm sure she wasn't totally. coming to England, and then you obviously have been to Germany, been to German-speaking areas, and how is that compared to now coming to America? Is that something that you will take some things to with music, or? Well, I would say, it'd be a fair comment to say Germany is the heart of music. That's really the country which appreciates music on a institutional level more than anywhere else. The volume of orchestras, the knowledge of the audience is extremely high, and the way the government looks after the orchestras, and the sense of pride, the civic pride in orchestral playing is extremely high. That if you're in Berlin and you're a member of the Philharmonic, you're treated on the same sort of level as a doctor or a scientist or a professor. It's felt to be a very high calling. And I think that understanding on a sociological sense of music is something we should all pay attention to. In Europe, typically the orchestras are far better funded by the state. In Sweden, where I have a position in Norrköping, the orchestra is 85 to 90% funded by the government. Mm-hmm. Of course, here, it's nothing like that at all. Mm-hmm. So in London, growing up, when I was at the London Symphony Orchestra, that kind of was an orchestra that traversed both worlds. Did have some state funding, but so much of it had to be achieved elsewhere. So they would do a lot of film recordings, the Star Wars films, Harry Potter's, we did all those in the studio with John Williams. And so there are other ways of the orchestras to make money and to survive, as well as international touring, recordings of other things, classical and pop type CDs. So there was a great variety, and the advantage of that was that the London Symphony Orchestra was very proactive in its education department. I mean, 10, 15 years before everybody else was doing it, they were out there really going into schools, working with kids, bringing them to the orchestras. So it was this little bit like Haydn at Esterházy, where he said he had no choice but to become original. Well, sometimes financial restrictions can be good because they force you to re-examine and become original. And so I think the advantage of the heavily state-funded orchestras is that they have great security in that sense. Okay, unless, of course, the government changes, then it can all change. But the disadvantage can be sometimes it can be a little comfortable. And I think American orchestras now are in a very interesting place because so much of the money, I think well over half the money needed for this orchestra's budget is from private giving. And that's an enormous amount. And I think in many major cities, it used to be that people who were the millionaires and billionaires of the day would leave their money to the orchestras because they were brought up listening to music. Well, the dot-com billionaires today weren't brought up necessarily with music. And so orchestras are realizing that the heavy donors of the past, the ones who'd sort of leave 80, 90, 100 million, are kind of changing. And so they have to become more inventive. And I think the American orchestras now are starting to lead the way as well in how they interact with society. And I think you'll see here in Tampa Bay that the orchestra has a great opportunity and a great hunger to become far more relevant to the society, far more relevant to the whole of the community in terms of how it interacts on an educational front, with the schools, with the children, also with the basic communication that you'll hear in the concerts and how I'll communicate and how the orchestra responds, and all be a whole new sort of concert going experience which will happen over time. And likewise in terms of how it interacts with the health community, going into hospitals, playing in old people's homes, all this sort of care and because music has such an important function in terms of how we understand life and interact with it, that it can really heal people in a powerful way. So people who have had experience and tragedy can come to hear Beethoven 9 and regain the will to live and carry on. Music really, really has that power. It's an extraordinary art form. For me, it's the greatest art form for that simple reason. It can hit us so deeply. So therefore, I think what we do now as an American orchestra, what we do is on a local level, a national, international level. And what orchestras do in Europe is similar, but also we're coming up the mountain from different ways. And of course, coming here for you, you must come also with new ideas. Are there some things that you presented that made you interesting to especially this community? Well, you'll have to ask them that, but I think for sure, I mean, as an organisation... I'm sure you've got some feedback. I think what the orchestra's looking for, and I think what, first of all, Yahya and Stefan, particularly the most recent music directors, have done is worked very hard with the orchestra and achieved good standards, and they've done a very, very fine job, and I must pay homage to both of them for their work. And I think your interview with Stefan would have been much easier in German than with me. And actually, I was just conducting his brother's orchestra, Michael Sanderling, in Dresden Philharmonic. Yes, a few weeks ago. He was also a cellist, I think. That's right. Yeah. So he's they're very extremely talented family, of course, the father. Yeah. So I think what's interesting for me coming here now is that the orchestra is in a different situation. I mean, unfortunately, under Stefan, all the economics conspired against them, and I think they had to make the cuts, which were difficult. But now the orchestra is really in a rare position of being stable and ready for growth. Mm-hmm. And so the question is not, how do we survive? This orchestra's gone beyond that. It's now, how do we grow? Mm-hmm. How do we develop? How do we really look forward in a progressive way? That's a tremendously exciting position to be in. And to bring that vision as well. Yeah. What is your vision? Well, I think on a bigger level, it's really to make sure that we are seen to be something utterly necessary in society, not just an entertainment, but actually something far more, something that really is almost a commentary on life through what... Because composers, they suffered so much in so many ways, and they look at life in such a rich, deep way, as all artists do. If you listen to the music of Tchaikovsky, that sense of pain and agony he had from his private life, how that reflects out. If you listen to Beethoven, maybe the greatest of all, of overcoming difficulties and yet finding heroism and nobility and truth and life. Music is so powerful, and I feel that it's such an important message for all of us that I have absolutely no qualms in evangelizing about it and saying, you know, this really matters to us. It really matters to life. And so I just hope that we can develop an audience, both educate, edify, and encourage the audience that already exists, to make it even more powerful for them, then through their word of mouth, but equally through just developing new audiences through some of the interesting schemes that were going on. So to bring people in so they can experience it as well. I mean, I have absolutely no qualms in saying that music is one of the most necessary aspects of life. Well, you as a European are bringing this vision to it anyway. And I think most Europeans know this, and our audience definitely knows that, because they are oftentimes coming from Europe, spending the winter months here with the orchestra. And yeah. So for them, there's no question that what you're saying is absolutely true. Yeah. The question always is, how does an orchestra make that known in a world of dot-coms? And yeah. I think that's the big, you know, challenge for any maestro. Yeah. to say, okay, I'm going to take some of this orchestra and what are we going to do? Yeah, and in fact, just before I came here, we were just having a staff meeting about that exact subject, mm-hmm. which is how do we, first of all, show how relevant we are in terms of capturing the information so that people are aware of the great work that goes on. Mm-hmm. You know, I think when it comes to giving, a lot of people here in America, because of the heavy donation and philanthropic nature of it, they give in different areas. You've got arts, education, medicine, you know, sometimes religion, sports, social sciences. But actually, music covers about three or four of those. Mm-hmm. An orchestra really, it covers the arts, it covers education, how it interacts with schools and different aspects. And medicine and health, it really does. It's such a life-giving and important aspect of it. To an extent, religion in certain pieces, and also the sense of the metaphysical and something above the normalities of life. Mm-hmm. And the social sciences, well, there's probably a connection with science, which is beyond my intellect, so I have to appreciate. But, I mean, really, when people give to an orchestra, they're giving to something far bigger than just people playing violins. It's something really vibrant and vital to society. I mean, if you think about it, almost every major city in the world has an orchestra. It's not just because it's it's not, you know, we're not Starbucks. I mean, it's not just there for economic reasons. It meets a need, mm-hmm. a vital need. It doesn't have to meet the need of everyone, mm-hmm. but I think we believe it meets an essential need of life. So we want as many people to experience it, because once you've seen an orchestra live, you go back. It really matters if the experience is right, and we hope that it will be. Well, it's nice to have that early on when you're children, and through schools or through parents. Do you remember your own experiences with music? Absolutely. How, I mean, obviously in your own home, but how were you transported into the world of orchestras? Yes, I mean, it was easier for me because I would go along to my father's concerts and sit there and watch and learn. I mean, I found it fascinating just to hear the sound, different sounds of a tuba, a piccolo, a violin. But also what I loved, I remember, was the kinetic power of watching all the violinists move together. Mm-hmm. And hopefully they did all move together, and the bows going in the right directions, and just what the conductor did just seemed to be like some magical art form. Mm-hmm. I mean, sort of Harry Potter-esque, you wave an arm and magical things you're suddenly hearing. Mm-hmm. I remember just the sheer power of an orchestra, the volume, there's a physical effect it has on your body, just hearing all the basses rumble, all the violins soar, that it really is extraordinarily powerful, even for a child. That, you know what the Eroica Symphony is about, the second movement. It's clear that it's a funeral march, and it's how emotional it is. And children have seen it. I've seen funerals when I was a child. You've seen them on television. It does affect you just as much. So music for me, and also all the listening I did as a child as well, it's always been intensely powerful. Hence, I sort of dedicated my life to doing it. That's very nice. Well, I wish you a lot of success with that, and I want to see you in all those different places. Mm-hmm. I hope we all do, and I'm sure that media will help do that as well, because, I mean, obviously we are in the world of the internet, and absolutely. So that, you know, this is something I've heard you talk a lot, and now we want to see you conduct and play, and so your very first piece here is going to be soon. Yes, and Charles Ives, Central American. I mean, obviously I'm music director designated this year. I don't fully start until the following year. But in the three concerts this year, I think we have some interesting programs. Yeah. Did you have an input on that particular concert? Yes, absolutely. But that program was chosen before I became music director. So if you had to choose, what would be your biggest love in terms of music? We've had maestros who loved Mahler, as you know. I think my taste is probably too broad, but I suppose, I mean, which composers speak to me the most? Mm-hmm. Again, it really depends on. I would say Beethoven is really, like everybody, his sense of battle with life. It's a bit like, Jacob wrestling with God. You know, it's that kind of wrestling with it, not letting go, keep going, just keep at it, keep working at that music. And you see his scores, that physical effort to get the music out. It's just something so ennobling and enriching. Of course, Mozart, I have a position now in San Diego as music director of the mainly Mozart Festival. He has it in a different way, in a more divine, natural way. But that determination of Beethoven to give birth to beauty despite the travails of life, I always find that deeply moving. I think Mozart had a different position in life. I think he was more playful in many things. I mean, I think there was a lot of joy involved. And with Beethoven, I see this, this very secluded kind of personality, which didn't really work so well with other people. I think that's true, but I think also Mozart had a great grasp on human suffering as well. You hear that in the operas. Mm-hmm. So he had both, but certainly he didn't experience it on quite the same level as Beethoven did. I mean, for a composer to go deaf, that's just, I can't think of any many worse things to happen. Well, a visual artist going blind, yes. Yeah, exactly, yeah. Well, I think that, looking at this type of music and for the connection with an audience, it is always important that you all feel that same thing, and so that you bring it across. And when somebody does some atonal music, it's kind of like a math equation for me. I mean, even if I don't quite wish it upon myself, I still try to deal with it. Is that something that you've had to do? Yeah, I mean, I love modern music, and I like music of all styles, so I'm very happy with doing, as you say, atonal music. But I think the key thing is just to help people see beyond just what they're hearing, to understand the human drama behind it. Mm-hmm. or the contextual drama, even if it's not humour, whereabouts were we in the time it was written, what was going on in society. Mm-hmm. And we listen to atonal music every day when we watch films. Mm-hmm. It's not the music, it's the isolation of it from the context of humanity, mm-hmm. which can be sometimes difficult. Mm-hmm. So that's a communicative issue, and it's one that a conductor, as curator, has to recognize and deal with. Mm-hmm. We've had talks with the audience beforehand, yeah. So is that something that you... Absolutely, I'll be doing that this week as well. Mm-hmm. Yeah, anything like that is always going to be useful. Mm-hmm. Tell us what we'll hear this week. I'll be giving pre-concert talks on all three concerts, mm-hmm. so think an hour beforehand. I'll mm-hmm. speak for half an hour mm-hmm. In an interview with Danielle Rossbach, who's in charge of the community development. Community engagement, yeah. Mm-hmm. So we'll discuss the Elgar in a deeper way to explain this journey, this hope that goes through almost a bipolar relationship before coming out in a glorious ending. And it's going into more detail with the music, and I think people will find it very interesting. Thank you very much. Thank you, Suzanne. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und hoffe, Sie hatten Freude an diesem frühen Gespräch mit Michael Francis, dem Maestro des Florida Orchesters, und Sie freuen sich auf die vielen, vielen Masterworks und Pops-Konzerte des Florida Orchesters. Sie können es auch im Park erleben. Es gibt Pops in the Park, und das wird dann von den einzelnen Dirigenten, die auch um das Orchester herum arbeiten, um Francis herum und mit ihm zusammen gegeben und dirigiert, und wir freuen uns jeweils, dieses tolle Orchester immer wieder live erleben zu können. Ihnen ein gutes Wochenende, bleiben Sie gesund, seien Sie nett zueinander. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und an der Technik unser Produzent Bill Davidson. Viele Grüße, tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Kino, Kino, Kino. Für Sie gesehen von mir, Susanne Nielsen. Jurassic World Dominion. Ein Actionfilm wie die ersten, mit der altbekannten Crew wieder. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill. Da sind sie wieder. Nette, neue Gesichter, DeWanda Wise und die kleine Isabella Sermon mit schönstem Akzent. Ja, die Dinos haben sich inzwischen längst aus ihren Umzäunungen und bevölkerungsfernen Domizilen bis mitten an den Stadtteich in Park in der Stadtmitte verbreitert. Dort werden die Jungen wie Entchen von Kindern gefüttert, aber die Großen sind einfach, wie die Fernsehreporterin beklagt, schwer im Zaum und von zerstörerischen Taten abzuhalten. Wirklich? Nun gut, diesmal ist das Augenmerk dann mitten in diesem Tiergattungswirrwarr, der nach Tausenden und Jahrtausenden anscheinend wieder zum Alltag gehörenden Riesenreptilien und auch eines auf dem Eis unbeholfenen, schlitternden, gefederten Viehches auf weitere tolle Experimente des inzwischen einem größenwahnsinnigen Wissenschaftler ausgelieferten Tiere, der aussieht wie Steve Jobs, gerichtet. Es geht um Experimente mit Insekten. Man erwartet als Zuschauer, dass auch diese Bande bald aus dem sicheren Labor ausbüxt. Und klar, das tut sie natürlich auch. Anscheinend reicht es nicht, dass die Dinos eine Gefahr bedeuten. Die Filmemacher wollten da noch gleich eine extra Portion Geschichte und Terror in den Film einbauen. Und wenn uns geraten wird, die großen grünen fliegenden Hüpfer gleich auf dem Weg in unserem Garten tot zu machen, so könnte der kreative Drehbuchautor sowohl von jahrtausendealter biblischer Plage als auch von den genetischen Experimenten des 21. Jahrhunderts, der vielfachen Vergrößerung jedes einzelnen Insektes inspiriert worden sein, uns die Filmkatastrophe hoch wie viel als ein nicht mehr zu übertreffendes Drama zu präsentieren. Und schaut man nach weiteren eingebauten Inspirationen, so findet man von fast jedem Actionfilm und Katastrophenfilm ein bisschen was. Indiana Jones bis hin zu den B-Filmen meiner eigenen Kindheit. Kämpfende Dinosaurier vor einem Saloon, na bitte. Auch in Texas ging es damals schon so. Wenn Sie sich daran nicht mehr erinnern können, ich bin sicher, in den Filmarchiven kann man sie noch finden. Alle zusammen ein Spaß, den man wie eine Achterbahnfahrt in 5 Minuten wieder vergessen hat. Na dann, bis zum nächsten Mal. Was mag da jetzt noch kommen können? Top Gun Maverick. Tom Cruise ist immer noch in Top Gun Form. Mit 59 Jahren und vielen eigenen Stunts und einer hübschen grünäugigen Jennifer McConnelly als passender Gespielin macht sich Maverick einmal wieder auf, eine fast unmögliche Mission zu erfüllen. Man darf sich freuen, denn die Mission ist nach Befragung eines wirklichen Jagdfliegers durchaus glaubhaft, wenn auch der Schwierigkeitsgrad an die Grenzen reicht. So waren das Training auch der Schauspieler mit vielen Simulatorstunden und einigen echt verzerrten Visagen, das, was auch ein Kampfpilot so erlebt. Dass Miles Teller wunderbar seinen Filmvater Iceman Val Kilmer gleicht, Mavericks altem Widersacher, ist ein guter Schachzug, und dass Kilmer auch eine würdige Rolle in diesem Film hat, auch ein Tribut an die Helden dieses kultigen Actionfilms der 80er Jahre. Die Romanze bleibt einer jüngeren Gespielin überlassen. Mit 51 ist Jennifer McConnelly gut gewählt und die Beziehung passt. Dass die Jungs und das heutig obligate Jagdfliegermädel als Piloten Starstunden und auch die nötige knisternde Emotion bei Spiel, Konkurrenz und auch mal einer recht braven Bettszene erleben, macht dem Film spannend und eine mal außergewöhnlich gut gelungene Folge auf den vor 36 Jahren gedrehten Top Gun aus Bravo. Cha-Cha Real Smooth, ein netter junger Mann, Cooper Rafe, der gerade sein Studium beendet hat, weiß nicht so recht, wie es weitergehen soll. Zieht zu Mama, Leslie Mann, die ihn mit ihrer manischen Art und ihrem neuen Ehemann, einem Rechtsanwalt, Brad Garrett, und dem kleinen Bruder, Evan Asante, auf die Nerven geht. Er sucht sich zunächst einen Job in der Fast-Food-Industrie, bis er auf einer Bar Mitzwa seine Bestimmung erkennt. Er ist sehr gut im Motivieren anderer. Ein junges Mädchen mit Autismus, Vanessa Burkhardt, ist von ihm fasziniert und deren Mutter, Dakota Johnson, überglücklich, dass die Tochter mehr aus sich herausgeht. Es entspinnt sich natürlich eine Romanze, und zwar zwischen dem Protagonisten und der Mutter dieses kleinen Mädchens. Sehenswert. Phantom of the Open, britischer Film über einen Kranführer, Maurice heißt er, Mark Rylance spielt ihn, hinreißend, der seinen Traum vom Golfspielen im British Open Wettbewerb im nationalen Golfsport verwirklichen möchte und damit seine Familie, den älteren Sohn von Jake Davies gespielt, der sich seines Vaters schämt und an ihm vorbei Karriere machen möchte, den begeisterten, sorglosen Zwillingen Christian und Jonah Lees und seiner Frau, vor allem gut gespielt von Sally Hawkins, bekannt aus The Color of Water, die ihn sehr, sehr liebt und unterstützt, auf ganz neue Ideen bringt. Ein rührender Film, der auf tatsächlichen Ereignissen des schlechtesten Golfspielers der Welt beruht. Wunderbar gespielt, vor allem von Rylance, ist in seiner Bescheidenheit die Zentralfigur, die den Film zu einem Juwel macht. Brian und Charles. Brian ist ein Träumer, der eines Tages seine ganze Kreativität und seine Einsamkeit zusammennimmt und aus einer alten Waschmaschine einen Roboter bastelt. Mit der Unterstützung von Charles, dem wundersam sprechenden Roboter, beginnt er endlich aus sich herauszugehen, findet zu seiner schüchternen Liebe und verteidigt zu guter Letzt seine Freunde vor dem Stadtbully, einem Mann, der alle in Angst versetzt und nun sehen muss, dass er seinen Terror nicht mehr wird ausführen können. Brian wird letztlich zum Helden seiner kleinen Welt. Elvis. Tom Hanks ist die eigentliche Hauptfigur in diesem biografischen Film über die Anfänge des berühmten Sängers Elvis Presley bis zu seinem Ende. Der Elvis zwischen Gospel und Rock eine ganz eigene Stilgeschichte in der Musik geschaffen hat. Junge Mädchen waren damals von natürlich seinem Hüftschwung betört und Hanks spielt den Colonel, einen holländischen Immigranten, der in Elvis eine weit größere Sensation wittert als die Jahrmarktsfiguren, mit denen er den Menschen bisher das Geld aus der Tasche gezogen hatte. Elvis, der weiße Sänger mit der berauschenden Stimme und Musik im Blut, war des Colonels beste Einnahmequelle und diesen nahm er aus, bis Elvis am Ende war. Von Regisseur Baz Luhrmann, wie sein Moulin Rouge theatralisch inszeniert und chronologisch erzählt, mit den für Elvis Zeit halben Leinwandeinspielungen und echten Filmclips von Elvis Auftritten bis zum allerletzten machen den Film zu einem Spektakel, jedoch wünscht man sich auch mehr der Tiefen des Showmans, zu denen die Abhängigkeit von Medikamenten und letztlich auch sein Übergewicht zählen, das durchaus nichts von seinen Erfolgen bis zur letzten Dokumentaraufnahme sehr wirkungsvoll schmälert, trotzdem sehenswert. Fantastic Beasts – The Secrets of Dumbledore ist ein Fantasiefilm, der durch den sanften Hauptdarsteller Albus Dumbledore gegen den übermächtigen Gellert Grindelwald Mads Mikkelsen antreten lässt. Der will die Zauberwelt beherrschen. Jud Law spielt Dumbledore und Eddie Redmayne seinen Helfer Newt Scamander. Und ein kleines Fantasiekreatürchen oder zwei bezaubern ebenso. Retten sollen wir wieder etwas und dieser Geschichte kann man folgen bis zum unweigerlichen Happy End und das in Ruhe abwarten. Benediction ist ein Film, der wieder eine marginalisierte Gruppe junger Männer im Ersten Weltkrieg zeigt, die ihre Neigungen zueinander nicht zeigen dürfen. Jedenfalls nicht öffentlich, und von den Iren geschützt und in den psychischen Kliniken behandelt oder als nicht kriegstauglich vor dem Gräuel der Fronten verschont ihr Leben lebten. Oft heirateten sie zum Schein und der Held, der Poet Sassoon, vom englischen Premier und anderen hohen Herren gerettet, rezitiert aus seiner Zeit beschreibenden Gedichten, die die Melancholie sehr gut ausdrücken und zu den Bildern, zum Teil Dokumentaraufnahmen, passen. Sehenswerter Film. Happening ist ein französischer Film, in dem das Schicksal einer jungen Frau zu Zeiten, in denen Abtreibung noch ein Eingriff war, der meist in den Hinterzimmern geschah und auf die Betroffenen vor der Moral der Gesellschaft schuldig und auszugrenzen mit Angst und Verzweiflung belegte. Ein gut gewähltes Thema, ein ernstes, leider wieder zeitgemäßes Thema, das von einer Regisseurin gewählt nachdenklich machen muss. The Bad Guys, wunderbar gezeichnete Bösewichte, jedoch schlägt das Meerschweinchen hier einen Haken. Viel Spaß für Groß und Klein, netter Sommerspaß von DreamWorks, die Figuren und wunderbar in ihren Taten und Ideen reich in der Geschichte. Die Stimmung oder die Stimmen tragen auch dazu bei, wie die wunderbare Geschichte, dass Tiere mit einem schlechten Ruf wie Wolf, Schlange und andere nicht immer so böse sind, wie man glaubt, sondern das Gegenteil sein können und umgekehrt. Sind die Süßen nicht immer die lieben Tierchen oder Menschen? Join us